Wir sind jung! Wir sollten uns unbedingt amüsieren! Saufen, schlecht benehmen und uns das Hirn rausvögeln! Wir sind geboren, um Party zu machen! So sieht's aus! Wir hatten alle Chancen! Wir durften immer und immer öfter Scheiße bauen als jede Generation vor uns! Wir waren unschlagbar! We'll be right back. das Gehirn weggepustet. Eine Welt. Wissen Sie, Sie erinnern mich an meinen Vater. Ich habe ihn gehasst. Fühlst du dich jetzt besser, du Bastard? Besser, du Bastard.

Thank you. Thank you. Thank you. I'm not afraid to die. 1, 2, 3, 4. Ich weiß, Sie werden mich hassen. Ich weiß, Sie werden mich hassen.